Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Sie hören ein herausragendes Werk der abendländischen Musik und ein zentrales Werk christlicher, protestantischer Kirchenmusik. Den Beginn von Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion mit Nikolaus Hanokur und dem Concentus Musicus, aufgenommen im Mai 2000 in der Jesuitenkirche in Wien. Musik Johann Sebastian Bachs sei, so der Komponist Hans-Werner Henze, eine Universalsprache. Es werden mit ihrer Hilfe und Vermittlung, so Henze, menschliche Gefühle und Zustände dargestellt, in denen sich nicht mehr allein die traditionelle christlich-bürgerliche Hörerschaft als Gemeinde erkennt, sondern gerade der moderne, einsam zweifelnde Mensch. Welche Botschaft wird in der Matthäus-Passion verkündet? Welche Geschichte wird uns hier erzählt? Im Ö1-Hörspiel bieten wir Ihnen heute die Möglichkeit, den dem Bachschen Meisterwerk zugrunde liegenden Text quasi pur zu hören. Vieles wird Ihnen bekannt und vertraut erscheinen, manches möglicherweise neu. Der versierte Theater- und Hörspielregisseur Leonhard Koppelmann hat die Matthäus-Passion für uns als Hörspiel inszeniert. Für einen zeitgeschichtlich interessierten und engagierten Menschen ist die Matthäus-Passion schon wegen einer Stelle, dem sogenannten Blutruf, ein problematisches Werk. Denn im dem Werk zugrunde liegenden Matthäus-Evangelium wird dem jüdischen Volk die Schuld am Tode Jesu zugeschrieben. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder, heißt es da. Seit dem frühen Christentum bis zur Zeit des Nationalsozialismus haben antisemitische Verfolgungen, Pogrome und Mordtaten in diesem Blutruf eine Rechtfertigung gesehen. Verantwortlich für den Tod Jesu war aber die damals herrschende Oberschicht. Auf jüdischer Seite die Vertreter des Klerus. Theologen und Politiker, die die Verhaftung Jesu und seine Anklage initiierten, weil sie sich durch Jesus in ihrer Autorität und Macht bedroht fühlten. Und auf römischer Seite war es der letztendlich für die Verurteilung zuständige kaiserliche Statthalter Pontius Pilatus, der wegen seiner brutalen Praktiken einige Jahre später von den Römern als kaiserlicher Verwalter von Judäa abgesetzt wurde. Die These der Schuld des jüdischen Volks am Tod Jesu hielt sich lange. Erst beim Zweiten Vatikanischen Konzil 1965 verurteilte die katholische Kirche die These einer Kollektivschuld der Juden. Psychoanalytisch gedeutet, erzählt uns die Matthäus-Passion, so der Psychoanalytiker Matthias Hirsch, ein Beziehungsdrama, in dem Liebe, Verrat und Verlassenwerden Schuld erzeugen und dank der nicht zuletzt musikalischen Verarbeitung durch Reue schließlich Versöhnung entstehen kann. Die Matthäus-Passion ermöglicht vielfältige Identifikationen, zum Beispiel die mit dem leidenden Jesus, mit Jesus als vom Vater Verlassenen. Trauer über den Tod Jesu und die Schuld daran, das sei der Doppelcharakter der Passionsgeschichte, so Matthias Hirsch. Hören Sie nun die Matthäus-Passion ohne Johann Sebastian Bach. Mit der jungen Burgschauspielerin Lilith Hesle als Maria Magdalena, mit Michael Mertens, mit Claudius von Stolzmann, mit Markus Meyer, Petra Morse und als Evangelisten Peter Simonischek. Die Klänge und die Musik stammen von Lukas Schiske, dem Perkussionisten des Klangforum Wien. Kommt, helft mir klagen, seht! Wen? Ja, wen? Den Bräutigam, seht ihn? Wie? Als wie ein Lamm. O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet. Seht! Was? Seht die Geduld, allzeit erfunden geduldig, wiewohl du warest verachtet. Seht! Wohin? Auf unsere Schuld. All Sünd hast du getragen, sonst müssten wir verzagen. Sehet ihn aus Lieb und Huld Holz zum Kreuze selber tragen. Erbarm dich unser, O Jesus. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird. Und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuziget werde. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen? Was ist die Schuld? In was für Missetaten bist du geraten? Matthäus Passion. Nach Martin Luther, Vikander und Paul Gerhardt. Hohe Priester und die Ältesten des Volkes versammelten sich im Palast des Hohepriesters, der Kaiphas hieß, und beschlossen, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen und ihn zu töten. Aber ja nicht am Pessachfest, damit kein Aufruhr im Volk entsteht. Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war, kam eine Frau mit einem Gefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss es über sein Haupt. Doch als seine Jünger das sahen, wurden sie unwillig. Wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Warum lasst ihr die Frau nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. Als sie das Öl über mich goss, hat sie meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Aber... Amen. Ich sage euch, auf der ganzen Welt, wo dieses Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat. Zu ihrem Gedächtnis. Du lieber Heiland, du. Während deine Jünger töricht streiten, dass ich, ein frommes Weib, mit Salben deinen Leib zum Grabe will bereiten, so lasse mir inzwischen zu, von meiner Augen Tränen flüssen, ein Wasser auf dein Haupt zu gießen. Buß und Reu knirscht das Sündenherz entzwei, dass die Tropfen meiner Zähren, angenehme Spezerei, treuer Jesu, dir gebären. Darauf ging einer der Zwölf mit Namen Judas Ischariot zu den hohen Priestern hin. Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Wir bieten dir 30 Silberlinge. Von dem an suchte er Gelegenheit, ihn zu verraten. Blute nur, du liebes Herz. Ach, ein Kind, das du erzogen, das an deiner Brust gesogen, droht den Pfleger zu ermorden, denn es ist zur Schlange worden. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus. Wo sollen wir das Pessachmahl für dich vorbereiten? Gehet in die Stadt zu einem hin und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da. Ich will bei dir die Ostern halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm. Abends setzte er sich zu Tische mit den Zwölfen. Amen. Ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und ein jeglicher unter ihnen wurde sehr betrübt. Herr, bin ich's? Ich bin's. Ich sollte büßen an Händen und an Füßen, gebunden in der Hölle. Die Geißeln und die Banden und was du ausgestanden, das hat verdient meine Seele. Der die Hand mit mir in die Schüssel eintunkt. Der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch wehe dem, durch welchen der Menschensohn verraten wird. Es wäre ihm besser, dass er nie geboren wäre. Bin ich's, Rabbi? Du sagest's. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis und brach's und gab's den Jüngern. Nehmet und esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankete und gab ihnen den. Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testaments, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da ich's neu trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Wie wohl mein Herz in Tränen schwimmt, dass Jesus von mir Abschied nimmt. So macht mich doch sein Testament erfreut. Sein Fleisch und Blut, o Kostbarkeit, vermacht er mir in meine Hände. Wie er es auf der Welt mit denen Seinen nicht böse können meinen, so liebt er sie bis an das Ende. Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte. Nimm mich an. Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Gutes getan. Dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost. Dein Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust. Ich will dir mein Herz schenken. Senke dich mein Heil hinein. Ich will mich in dir versenken. Ist dir gleich die Welt zu klein? Ei, so sollst du mir allein mehr als Welt und Himmel sein. Als sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstehe, will ich vor euch hingehen in Galiläa. Petrus aber erwiderte ihm, wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmermehr ärgern. Wahrlich. Ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Ich will hier bei dir stehen. Verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz bricht. Wenn dein Herz wird erblassen. Im letzten Todesstoß, als denn will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe am Fuße des Ölbergs. Der hieß Gethsemane. Setzet euch hier, bis dass ich dorthin gehe und bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne Zebedei mit sich. Da ergriff ihn Traurigkeit und Angst. Oh Schmerz, hier zittert das gequälte Herz. Wie sinkt es hin? Wie bleicht sein Angesicht? Was ist die Ursache aller solcher Plagen? Der Richter führt ihn vor Gericht. Da ist kein Trost, kein Helfer nicht. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibet hier und wachet mit mir. Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Er leidet alle Höllenqualen. Er soll vor Fremden Raub bezahlen? Ich, ach Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. Ach, könnte meine Liebe dir, mein Heil, dein Zittern und dein Zagen vermindern oder helfen tragen. Wie gerne bliebe ich hier. Ich will auch bei meinem Jesu wachen. So schlafen unsere Sünden ein. Meinen Tod büßet seiner Seelen Not. Sein Trauren machet mich voll Freuden. Drum muss uns sein verdienstlich Leiden recht bitter und doch süße sein. Da fiel Jesus nieder auf sein Angesicht und betete. Und sprach, mein Vater. Ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder. Dadurch erhebt er mich und alle von unserem Falle hinauf zu Gottes Gnade wieder. Er ist bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken. In welchen Sünden dieser Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt. Gerne will ich mich bequemen, Kreuz und Becher anzunehmen, trinke ich doch dem Heiland nach. Denn sein Mund, der mit Milch und Honig fließet, hat den Grund und des Leidens herbe Schmach durch den ersten Trunk versüßet. Als Jesus wieder zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend. Könntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wieder ging er weg, zum zweiten Mal, und betete. Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe? Ich trinke ihn denn. So geschehe dein Wille. Was mein Gott will, das geschehe allzeit. Sein Wille, der ist der Beste. Zu helfen, denn er ist bereit, die an ihn glauben, feste. Er hilft aus Not, der fromme Gott, und züchtiget mit Maßen. Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, will er nicht verlassen. Und als er sie abermals schlafend fand, betete er zum dritten Mal dieselbigen Worte. Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Danach kehrte er zu den Jüngern zurück. Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist gekommen, da der Menschensohn in der Sünderhände überantwortet wird. Steht auf! Lasset uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Knüppeln, geschickt von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben. Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er also zu Jesum. Gegrüßet seist du, Rabbi. Und küssete ihn. Mein Freund, warum bist du gekommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn. ist mein Jesus nun gefangen? Lasst ihn! Haltet! Bindet nicht! Mond und Licht ist vor Schmerzen untergangen, weil mein Jesus ist gefangen. Lasst ihn! Haltet! Bindet nicht! Sie führen ihn. Er ist gebunden. Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden. Eröffne den feurigen Abgrund, o Hölle. Zertrümmere, verderbe, verschlinge, zerschelle mit plötzlicher Wut den falschen Verräter, das mörderische Blut. Und siehe, einer von den Begleitern Jesu streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Stecke dein Schwert an seinen Ort. Denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht könnte meinem Vater bitten, dass er mir zuschickte mehr denn 12 Legionen Engel? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen. Wie gegen einen Mörder seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und mit Knüppeln, mich zu fangen. Tag für Tag saß ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, dass erfüllet werden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. O Mensch, bewein dein Sünde groß. Darum Christus seines Vaters Schoß äußert und kam auf Erden, von einer Jungfrau rein und zart für uns er hie geboren ward. Er wollt der Mittler werden, den Toten er das Leben gab und legt dabei all Krankheit ab, bis sich die Zeit herdrange, dass er für uns geopfert wird. Trüg unserer Sünden schwere Bürd wohl an dem Kreuze lange. Ach, nun ist mein Jesus hin. Wo ist denn dein Freund hingegangen? O, du Schönste unter den Weibern. Ist es möglich? Kann ich schauen? Wo hat sich dein Freund hingewandt? Ach, mein Lamm in Tigerklauen. Ach, wo ist mein Jesus hin? So wollen wir mit dir ihn suchen. Ach, was soll ich der Seele sagen, wenn sie mich wird ängstlich fragen? Ach, wo ist mein Jesus hin? Die aber Jesum gegriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, da nun die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach, von ferne, bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, sodass er sehen konnte, wie alles ausgehen würde. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten nun falsche Zeugnisse wider Jesum, auf dass sie ihn töten könnten, aber fanden keines. Mir hat die Welt trüglich gericht, mit Lügen und mit falschem Gedicht, viel Netz und heimlich Stricke. Herr, nimm mein Wahr in dieser Gefahr, behüt mich vor falschen Tücken. Und wiewohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Doch zuletzt traten herzu 2 Männer und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu Jesus: Antwortest du nichts zu dem, was diese wider dich zeugen? Aber Jesus schwieg stille. Mein Jesus schweigt, zu falschen Lügen stille, um uns damit zu zeigen, dass sein erbarmensvoller Wille vor uns zum Leiden sei geneigt. Und dass wir in der gleichen Pein ihm sollen ähnlich sein und in Verfolgung stille schweigen. Geduld, wenn mich falsche Zungen stechen. Leid ich wieder meine Schuld, Schimpf und Spott. Also mag der liebe Gott meines Herzens Unschuld rächen. Der hohe Priester sprach wieder zu ihm. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Du sagest es, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen. Von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand. Er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was denkt ihr? Er ist des Todes schuldig. Da speiten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche schlugen ihn ins Angesicht. Christus, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Wer hat dich so geschlagen, mein Heil? Und dich mit Plagen so übel zugericht? Du bist ja nicht ein Sünder, wie wir und unsere Kinder. Von Missetaten weißt du nicht. Petrus aber saß draußen im Hof, und es trat zu ihm eine Magd. Auch du warst mit dem Jesu aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen. Ich weiß nicht, was du sagst. Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd und sagte zu denen, die dort standen, dies aber auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete abermal und schwur dazu. Ich kenne des Menschen nicht. Wenig später kamen die Leute, die dort standen, hinzu. Wahrlich, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da hob er an zu fluchen und zu schwören. Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald krähete der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu. Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinete bitterlich. Erbarme dich, mein Gott, um meiner Zähren willen. Schau hier, Herz und Auge weint vor dir bitterlich. Bin ich gleich von dir gewichen? Stell ich mich doch wieder ein. Hat uns doch dein Sohn verglichen durch seine Angst und Todespein. Ich verleugne nicht die Schuld, aber deine Gnad und Huld ist viel größer als die Sünde, die ich stets in mir befinde. Morgens aber hielten alle Hohepriester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesu, dass sie ihn hinrichten lassen. Und banden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Statthalter Pontius Pilatus. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus verdammt war zum Tode, gereute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten herwieder. Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Was geht uns das an? Da siehe du zu. Da warf er die Silberlinge in den Tempel, hub sich davon, ging hin und erhängte sich selbst. Die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, es taugt nicht, dass wir sie in den Gotteskasten legen. denn es klebt Blut daran. Gebt mir meinen Jesum wieder. Seht das Geld, den Mörderlohn. Wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Sie hielten Rat und kauften den Töpfersacker darum zum Begräbnis für Pilger. Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet, was gesagt ist durch den Propheten Jeremias. Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Statthalter, und der Statthalter fragte ihn: Bist du der Judenkönig? Du sagest es. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also dass sich auch der Statthalter sehr verwunderte. Befiehl du deine Wege, und was dein Herz erkränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden, gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Zum Fest hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Er hatte zu der Zeit einen Gefangenen, einen berüchtigten vor allen anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, fragte Pilatus: Welchen wollet ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas oder Jesum, von dem gesagt wird, er sei Christus? Denn er wusste sehr wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Ich habe heute im Traum viel von seinetwegen erlitten. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesum hinrichten lassen. Da antwortete nun der Statthalter: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll freilassen? Barabbas! Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Lass ihn kreuzigen! Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte. Für seine Knechte. Der Statthalter sagte: Was hat er denn Übels getan? Er hat uns allen wohlgetan. Den Blinden gab er das Gesicht, die Lahmen machte er gehend. Er sagt uns seines Vaters Wort, er trieb die Teufel fort, Betrübte hat er aufgericht. Er nahm die Sünder auf und an, sonst hat mein Jesus nichts getan. Aus Liebe will mein Heiland sterben. Von einer Sünde weiß er nichts, dass das ewige Verderben und die Strafe des Gerichts nicht auf meiner Seele bliebe. Sie schrie aber noch lauter: Lass ihn kreuzigen! Als Pilatus sah, dass er nichts schaffte, sondern dass das Getümmel viel größer ward, ließ er Wasser bringen und wusch sich die Hände vor dem Volk. Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Sehet ihr zu. Da Da antwortete das ganze Volk: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das Judentum stellt eine infektiöse Erscheinung dar, die ansteckend ist. Sondern vielmehr die, die rechtzeitig, wenn nötig, unter vollkommen und radikal zur Ausschaltung des Judentums entgegenzutreten. Da gab er ihnen Barabbas frei. Aber Jesum ließ er geißeln und überantwortete ihn zur Kreuzigung. Erbarm es Gott! Hier steht der Heiland angebunden. O Geißelung, o Schläg, o Wunden, ihr Henker, haltet ein! Erweichet euch der Seelenschmerz, der Anblick solches Jammers nicht? Ach ja, ihr habt ein Herz, das muss der Martersäule gleich noch viel härter sein. Erbarmt euch, haltet ein. Können Tränen meiner Wangen nichts erlangen? Oh, so nehmt mein Herz hinein. Aber lasst es bei den Fluten, wenn die Wunden milde bluten, auch die Opferschale sein. Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesum zu sich in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Kohorte. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm einen Stock in seine rechte Hand. Sie beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn. Gegrüßet seist du, Judenkönig! Und speierten ihn an und nahmen den Stock und schlugen damit sein Haupt. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt zu Spott gebunden mit einer Dornenkron. O Haupt sonst schön gezieret, mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hoch schimpfieret. Gegrüßet seist du mir, du edles Angesichte, dafür sonst schrickt und scheut das große Weltgerichte. Wie bist du so bespeit? Wie bist du so erbleichet? Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an und führeten ihn hin, um ihn zu kreuzigen. Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Ja, freilich will in uns das Fleisch und Blut zum Kreuz gezwungen sein. Je mehr es unserer Seele gut, je herber geht es ein. Komm, süßes Kreuz, so will ich sagen. Mein Jesu, gib es immer her. Wird mir mein Leiden einst zu schwer, so hilfst du mir es selber tragen. Und da sie an die Stätte kamen, mit Namen Golgatha, das ist verdeutscht Schädelstätt, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischt. Und da er es schmeckte, wollte er es nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Auf das erfüllt wird, was gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen all da und hüteten sein. Und oben über seinem Haupte hefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben. Nämlich: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe. Der du den Tempel Gottes zerbrichst und bauest ihn in 3 Tagen, hilf dir selber. Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Desgleichen auch die hohen Priester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten. Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israel, so steige er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, lüstet's ihn. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuzigt waren. Unseliges Golgatha. Der Herr der Herrlichkeit muss schimpflich hier verderben. Der Segen und das Heil der Welt wird als ein Fluch ans Kreuz gestellt. Der Schöpfer Himmels und der Erden soll Erd und Luft entzogen werden. Die Unschuld muss hier schuldig sterben. Das geht meiner Seele nah. Ach, Golgatha. Unseliges Golgatha. Seht! Jesus hat die Hand, uns zu fassen, ausgespannt. Kommt! Aber wohin? Wohin? In Jesu Armen. Sucht Erlösung, nehmt Erbarmen. Suchet! Wo? Wo? In Jesu Armen. Lebet, sterbet, ruhet hier, ihr verlassenen Küchlein, ihr. Bleibet! Wo? Wo? In Jesu Armen. Und von der 6. Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land. Bis zu der 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche aber, die da standen, da sie das hörten, sprachen sie: Er rufet nach Elia. Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen: Halt! Lass sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du denn herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Und siehe da, der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten entzwei. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und es standen auf die Leiber der Heiligen, die da schliefen. und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die zusammen mit ihm bewahrten Jesum, aber sahen, was da geschah, erschraken sie sehr. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Auch viel Weiber waren da und sahen von Ferne zu. Sie waren ihm nachgefolget aus Galiläa und hatten ihm gedient. Unter ihnen war auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Josefs, und die Mutter der Kinder Zebedei. Am Abend, da es kühle war, ward Adams Fallen offenbar. Am Abend drücket ihn der Heiland nieder. Am Abend kam die Taube wieder und trug ein Ölblatt in dem Munde. O schöne Zeit, o Abendstunde. Der Friedensschluss ist nun mit Gott gemacht, denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht. Sein Leichnam kömmt zur Ruhe. Ach, liebe Seele, bitte du, geh, lasse dir den toten Jesum schenken. O heilsames, o köstlichs Angedenken. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathia, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus: Man soll ihm ihn geben. Mache dich, mein Herz, herein. Ich will Jesum selbst begraben. Denn er soll nunmehr in mir für und für seine süße Ruhe haben. Welt, geh aus, lass Jesum ein. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein rein Leinwand und legte ihn in ein Grab, welches er sich eigen hatte lassen, in einen Fels hauen. Er wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber allda Maria Magdalena und die andere Maria und setzten sich dem Grab gegenüber. Des anderen Tages kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilatus. Herr, wir haben gedacht, dass dieser Verführer sprach, da er noch lebete: Ich will nach 3 Tagen wieder auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab verwahre bis an den 3. Tag, auf dass nicht seine Jünger kommen und stehlen ihn und sagen zu dem Volk: Er ist auferstanden von den Toten, und werde der letzte Betrug ärger, denn der erste. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Hüter. Geht hin und bewachet es, wie ihr es könnt. Sie gingen hin und bewacheten das Grab mit Hütern und versiegelten den Stein. Ist der Herr zur Ruhe gebracht. Mein Jesu, gute Nacht. Die Mühe ist aus, die unsere Sünden ihm gemacht. Mein Jesu, gute Nacht. O selige Gebeine, seht, wie ich euch mit Buß und Reu beweine, dass euch mein Fall in solche Not gebracht. Mein Jesu, gute Nacht. Lebenslang vor euer Leiden 1000 Dank, dass ihr mein Seelenheil so wertgeacht. Mein Jesu, gute Nacht. Wir setzen uns mit Tränen nieder und rufen dir im Grabe zu: Ruhe sanfte, sanfte Ruh. Ruht, ihr ausgesogenen Glieder. Euer Grab und Leichenstein soll dem ängstlichen Gewissen ein bequemes Ruhekissen und der Seelenruhstatt sein. Höchst vergnügt schlummern da die Augen ein. Matthäus Passion. Nach Martin Luther, Bikander und Paul Gerhardt. Mit Lilith Hässle, Michael Mertens, Markus Meyer, Petra Mossé, Peter Simonischek und Claudius von Stolzmann. Tongestaltung: Anna Kunzio und Manuel Radinger. Musik: Lukas Schiske. Regieassistenz: Julia Herzog. Bearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann. Redaktion: Kurt Reisenecker. Voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. O Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber höchst schimpfieret, gegrüßet seist du mir. Sie hören einen Ausschnitt aus der Matthäus-Passion in einer Aufnahme unter Nikolaus Hanokur im Mai 2000 in der Wiener Jesuitenkirche. Zum Abschluss noch ein Programmhinweis. Musik bildet auch das Thema unserer Literatur am Feiertag-Ausgabe am Ostermontag um 14.05 Uhr. Denn Musikalisches sei ihm neben Filmen, Bildern und Büchern zeitlebens ein wichtiger Impuls für sein fast lebenslanges Schreiberleben gewesen. So Peter Handke wörtlich in seiner Rede anlässlich der Verleihung des Literaturnobelpreises 2019. Und Handke weiter. Die frühesten Schwingungen oder Schwungkräfte kamen freilich nicht von den Künsten, sondern bewegten und durchdrangen das Kind, das ich war, mit den slowenisch-slawischen religiösen Litaneien unter den romanischen Bögen der Kirche nach dem Geburtsort Staravas und jene monotonen und zugleich so melodiösen Anrufungen himmelwärts durchdringen und beatmen mich inzwischen 77-Jährigen weiterhin. Zupfen die Saiten mit Ei für meinen weiteren Schreiberweg, summen mir Himmelstonleitern und Kadenzen tonlose vor, wie etwa in der wunderlangen zur Mutter Gottes gebeteten lauretanischen Litanei, die paar hier zitierten, aus den vielleicht 100 Namen und Anrufungen eigens unübersetzt gelassen, bis auf das jeweilige Responsorium Prosisanas, Prie Priponu, Mati Stvarnikova, prosi za nas, Mati Odrešenikova, prosi za nas, Sadež Modrosti, prosi za nas, začetek našega veselja, prosi za nas. Und so hören Sie am kommenden Montag eine lauretanische Litanei auf Slowenisch, aufgenommen in der Wallfahrtskirche Maria Saal, wenige Kilometer von Handkes Geburtsort Griffen entfernt. Sie hören Songs von Van Morrison, ein gleichsam lebenslanger musikalischer Begleiter Handkes. Sie hören Musik von den Beatles, von Bob Marley und anderen in Texten von Peter Handke erwähnten Musikern. Handkes Texte über Musik wird Burgschauspieler Florian Teichtmeister lesen. Peter Handke und Musik in Literatur am Feiertag am Ostermontag um 14.05 Uhr. Fünfte